Ein letztes Spannen nun der Muskeln. Ein Sprung nur noch. Ein letzter Stoß. Der einstmals prahlerische Hals umschlossen. Gerecht. Gerecht ist der Faschisten tot.